Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Now we have talked about that beautiful verse 1, Wir haben über diesen schönen ersten Vers gesprochen, which is so rich of the heart of the Apostle Peter. der das Herz des Apostel Petrus so stark zum Ausdruck bringt. Let's go to verse 2. Kommen wir nun zu Vers 2. May grace and perfect peace cascade over you as you live in the rich knowledge of God and of our Lord Jesus Christ. Mögen Gnade und vollkommener Friede sich über euch ergießen, während ihr in der reichen Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus Christus lebt. Most Bible translations simply say, grace and peace be with you. Die meisten Bibelübersetzungen sagen einfach, Gnade und Friede sei mit euch. And a lot of people have asked this question. Viele Menschen fragen sich, Why do they say grace and peace be with you if grace and peace is already with us through Jesus Christ? warum heißt es, Gnade und Friede sei mit euch, wenn Gnade und Friede durch Jesus Christus bereits mit uns sind? Let me explain this. Ich erkläre das mal. First of all, in the original, Peter actually is not just saying that grace and peace shall be with us. Zunächst einmal sagt Petrus im Original nicht einfach nur, Gnade und Friede sollen mit euch sein. He's actually saying it shall be multiplied. Er sagt tatsächlich, sie sollen vermehrt werden. Here's what I've come to understand. Ich habe Folgendes erkannt. When they said grace and peace be with you, they never even implied that God is supposed to do something. Als sie damals sagten, Gnade und Friede sei mit euch, haben sie nicht einmal damit angedeutet, dass Gott etwas tun soll. Unfortunately, many Christians believe that that's what they said. Leider glauben viele Christen, dass sie damals genau das sagten. May God multiply grace and peace. Möge Gott Gnade und Frieden vermehren. But that's not what they even tried to express. Aber das ist es gar nicht, was sie ausdrücken wollten. So the expression was, may you experience multiplied grace and peace. Die Aussage ist vielmehr, möge dir vervielfachte Gnade und Frieden erfahren, erleben. Or as the Passion says, it cascades over you, be all over you. Oder wie es in der Passion heißt, über euch ergießen, überall auf euch sein. This has become a clear understanding in my heart. In meinem Herzen bin ich zu der klaren Erkenntnis gelangt, That unfortunately for many Christians, dass leider für viele Christen there is such a huge gap between what belongs to them and what they experience. eine so große Kluft zwischen dem besteht, was ihnen gehört und dem, was sie erleben. Every Christian has a legal right to be overly filled with grace and peace. Jeder Christ hat ein legales Recht darauf, übermäßig mit Gnade und Frieden erfüllt zu werden. But very few experience it. Aber nur sehr wenige erleben das. So how I understand is that Peter and Paul, the apostles, they kept reminding the church, this is supposed to be your experience. So wie ich das verstehe, erinnern die Apostel Petrus und Paulus die Gemeinde immer wieder daran, dies sollte eure Erfahrung sein, dies solltet ihr erleben. What would be, Was wäre, if you would take this simple statement, wenn du diese einfache Aussage nimmst, that you shall always be completely so full with grace and peace, dass du immer so voll von Gnade und Frieden bist, that it is actually flowing out of you because you cannot contain it. Dass es tatsächlich aus dir herausfließt, weil du es nicht zurückhalten kannst. If every Christian would live like this, do you know what would happen? Wenn jeder Christ so leben würde, weißt du, was dann passieren würde? The world would be a different place. Die Welt wäre ein anderer Ort. We must stop to think that the new covenant stops with us. Wir müssen aufhören zu denken, dass der neue Bund bei uns aufhört. God said in the beginning to Abraham, I will bless you and make you a blessing. Gott sagte am Anfang zu Abraham, ich will dich segnen und dich zum Segen machen. So we actually supposed to meditate on this very statement of verse 2. Wir sollten tatsächlich über genau diese Aussage in Vers 2 meditieren. This has been what has changed my life so powerfully. Dies hat mein Leben so kraftvoll verändert. That I literally spent in the very beginning when I understood these things. Ganz am Anfang, als ich diese Dinge begriffen habe, Every day I must have spent between about half an hour and 1 hour. Habe ich jeden Tag zwischen einer halben und einer Stunde damit verbracht, to do nothing else but meditate on this very truth and fill my heart with it. Nichts anderes zu tun, als über genau diese Wahrheit zu meditieren und mein Herz damit zu füllen. Until it became my experience every day. Solange bis es zu meiner täglichen Erfahrung wurde. So I want to ask you a very simple question. Deshalb frage ich dich einfach, in your day-to-day walk, lebst du in deinem Alltag? Not spiritually speaking or by faith or in Jesus. Nicht geistlich gesprochen oder durch den Glauben oder in Jesus. In your experience. In deiner Erfahrung. Do you every day live by an abundance, a multiplied grace and peace? Lebst du jeden Tag aus der Fülle, aus der vervielfachten Gnade und dem Frieden? That means that every day you live by an ability that's beyond your natural ability. That's one of the meanings of grace. Das bedeutet, dass du jeden Tag mit einer Fähigkeit lebst, die über deine natürlichen Fähigkeiten hinausgeht. Das ist eine der Bedeutungen von Gnade. That means that every single day you experience Shalom. Das heißt, dass du jeden Tag Shalom erlebst. Which includes an inner state of tranquility. Was einen inneren Zustand der Ruhe beinhaltet. Which also includes prosperity. Was auch Wohlstand einschließt. Which also includes health. Was auch Gesundheit beinhaltet. Is this your daily experience? Ist das deine tägliche Erfahrung? If it isn't, it's not because God hasn't given you enough grace or peace. Falls dies nicht der Fall ist, liegt es nicht daran, weil Gott dir nicht genug Gnade oder Frieden gegeben hat. If it isn't, it's because you have not appropriated this in your life. Falls dem nicht so ist, liegt es daran, weil du dir das in deinem Leben nicht angeeignet hast. So how do you do that? Wie machst du das also? Well, the first thing you have to do, you have to come to the clear acknowledgement, this is what God desires for me every single day. Nun, als erstes musst du zu dieser klaren Erkenntnis gelangen, genau das wünscht sich Gott für mich an jedem einzelnen Tag. So I started every day. So begann ich jeden Tag. Here's what I did. Und zwar folgendermaßen. Lord, today there is a multiplication of divine ability that already is mine. Herr, heute gibt es eine Vervielfachung der göttlichen Fähigkeit, Befähigung, die mir bereits gehört. And I began to create images in my heart how I will live by an ability that I've never even had. Und ich begann in meinem Herzen Bilder zu kreieren, wie ich mit einer Fähigkeit lebe, die ich noch nie hatte. I saw myself in increased health, in increased incredible inner state of tranquility. Ich sah mich selbst in zunehmender Gesundheit, in einem wachsenden, unbeschreiblichen inneren Zustand der Gelassenheit, der Ruhe. All of my needs taken care of abundantly. Ich sah alle meine Bedürfnisse im Überfluss befriedigt. And as I understood that if I don't do anything about it, grace and perfect peace will not cascade over me. Und ich erkannte, dass Gnade und vollkommene Friede nicht über mich strömen werden, wenn ich nichts unternehme. So if I don't do anything, I will never experience this. Wenn ich nichts mache, werde ich das nie erleben. So you must appropriate this, so this will be an experience, not just a nice Christian greeting. Du musst dir das aneignen, damit dies zu einer Erfahrung wird und nicht nur ein netter christlicher Gruß bleibt. I will see you tomorrow. Bis morgen.